Auch in der zweiten Stunde des Soundchecks hier im Deutschlandfunk geht's um neue deutsche Pop- und Rocktöne jenseits der etablierten Elite von Grönemeyer, Müller, Westernhagen und Co. Das hier waren gerade die Taugenixe, die ihre deutsche Message weniger als Song, sondern mehr als Begleitung ihrer Reggae-Rhythms bringen. Die Taugenixe waren übrigens die ersten, die so etwas versucht haben, und sie existieren schon seit Mitte der 80er Jahre unter verschiedenen Bandnamen. Doch immer war der Sänger Peter Vinyl ihr Anführer. Hier sind sie nochmal mit Super Normal. Einsam hier oben, doch es ist irgendwie besser als gar nichts. Es ist irgendwie besser als gar nichts. Hey Alter, jeder macht jetzt kommt von der Seite. Dieser eine Seite. Nichts macht ihn mehr an. Hinterhand, wir haben uns an die Wand gezackt und wir sind kleben geblieben. Glück ist weg, ich hoffe, das legt sich. Zum Glück habe ich Alex, es ist einsam hier oben. Einsam hier oben. Doch es ist irgendwie besser als gar nicht. Es ist irgendwie besser als gar nichts. Doch es ist irgendwie besser als gar nichts. Es ist irgendwie besser als gar nichts. Wie toll. Titelstory gegen ganzseitige Anzeige, so hieß das Stück gerade von den Flower Pornos. Und genau wie die Flower Pornos zählt auch Element of Crime zu den bereits seit längerem existierenden deutschen Rockbands. Doch trotz der englisch klingenden Namen singen beide immer mal wieder deutsche Texte und das in einer Art, die für die Zukunft hoffen lässt. Hier also jetzt Element of Crime mit Immer unter Strom. Bring mich von dir weg, bring mich dahin, wo es anders ist als hier. zwei Stunden und nach Zürich höchstens zweieinhalb. Und dennoch ist da immer etwas, das war schon vor uns da. Und etwas, das schon wieder weg ist. Und etwas, das uns an den Haken klebt, das uns bedroht, das uns verrät. Immer unter Strom. Der König ist. Das Blech, eine Band aus der Region um den Bodensee. Und die Band gibt es jetzt schon seit 10 Jahren. Eine skurrile Musik mit Texten versehen, die den Dadaismus der 20er Jahre zu neuem Leben erwecken. Viele der Songs aus dieser Sendung kann man auf einer liebevoll zusammengestellten CD finden, die mit dem Titel »Wo ist zu Hause, Mama? Perlen deutschsprachiger Popmusik« erschienen ist. Darauf vertreten auch die Nastige gleich nochmal mit »Ich will hören werden«, doch zuvor ein Sänger namens Danny Ciuk, der geradenwegs der deutschen Schlagerwelt der 50er Jahre entsprungen sein könnte, »Männer unter sich«. Warum kriegen die wirklich netten Frauen nie die Sorte von Männern, die sie quasi verdienen? Ich weiß nicht, wie Soda und Whisky zusammengehen. So soll noch einer diese Welt verstehen. Wahre Liebe, dass ich nicht lach. Ich seh sie sterben jeden neuen Tag. So sprach der eine zum anderen an der Theke. Oh Mama, du glaubst es nicht, Männer unter sich. Der andere sagte, was weißt denn du? Du siehst ja doch nur noch auf deine Schuhe. Wenn's allzu hoch kommt, vielleicht ins Glas. Mit dir zu reden macht zwar eh keinen Spaß, aber hör mir zu, du langweilst mich. Und was die Weiber wollen, weißt du nicht. Was die mir geben, da träumst du von. Zieh ab und schreib dir das auf deinen Ballon. So sprach der andere zum einen an der Theke. Das wirklich war Männer an der Bar. Ein Dritter, der sagte wiederum, ihr seid ja beide dumm. Der eine weint ins Glas, der andere nimmt und nach dem Grad die Zigarette glimmt, sag mal. Weißt du wirklich nicht, von welcher Krankheit selbst der Papst noch spricht? Das einzig Wahre auf dem Gebiet ist eine Monogame, die man sich erzieht. So sprach der Dritte zum Zweiten in der Mitte. Oh Mama, ich werd nicht mehr Männer beim Bier. Der setzte noch einen drauf. Da ging die Türe auf und herein spaziert kam Madame in Blut. Auf Liebe eingestellt von Kopf bis Schuh. Jetzt rate mal, was schätzte, zu wem die sich setzte. Thesen, nichts gewesen. La, la, la, la, la, la, la, la. was ich will, will, dass du nur sprichst. Wenn ich will, will, dass du nur mich willst, will, dass du nur willst. Was ich will, will, dass du nicht mehr weißt, wie du heißt, nicht mehr weißt, wer du bist, was es heißt, was es ist, will, dass du nur für mich bist und lebst und für mich gehst und stehst. Ich brauch nen Liebesbeweis. We'll be right back. fährt nach Warnemünde. Dafür hat er Gründe. Er bringt ja auch Bananen mit. Sein Golfrind ist der Hit. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt mit ihr nach München. Sein Girlfriend darf sich alles wünschen. Bei Weißbier und bei Sauerkraut, da hat er sich ihr anvertraut. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Er fährt nie mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand. Das war zum Schluss Checkpoint Charlie, in den frühen 70er Jahren Deutschlands Politrock-Gruppe Nummer 1, aus der ja auch der Rio Reiser hervorgegangen ist. Inzwischen mit neuem Personal sind sie längst zahmer geworden als zu ihrer großen Zeit. Er fährt nicht mehr nach Thailand, weil er sein Girl in Sachsen fand, so hieß der Titel, den wir von Checkpoint Charlie gehört haben. Thank you. Deutsche Instrumentalpopmusik 1995. Tangerine Dream mit Haze of Dream von ihrer neuen CD Tyranny of Beauty. Im ersten Teil haben wir ja schon über die deutschen Hip-Hopper gesprochen, die in letzter Zeit immer mehr und immer heftiger zu den neuen deutschen Poptönen beitragen. Die Fresh Family war eine der ersten Bands, die sich schon vor Jahren des Themas der Ausländerfeindlichkeit angenommen hat, lange vor Rostock, Mölln oder Solingen. Nach der Fresh Family kommt die derzeitige Vorzeigegruppe unter den deutschen Hip-Hopern, das Rödelheim-Hartreim-Projekt mit Schwester S. als Gast. Und die kommt dann zum Schluss noch einmal solo an die Reihe. Vale, vale, di algo, a mí que me importa, ¿qué? Alles. Habla algo. Habla algo, ¿qué? Okay. Nee, ich bin da auf Albertner. Ja, ich meine, ich regle das. Ich hab mal hier, ich hab mal hier. Was für Wir müssen sie doch irgendwo unterbringen, wenn sie noch mehr werden. Woher sollte ich wissen, dass die sich so schnell vermehren? So schnell vermehren. Und was machen wir, wenn sie noch mehr Junge bekommen? Schimmel! Wo bringen wir die nur alle unter? Dafür ist gesorgt! Menschen gehören in Betten und in Häusern. Was ist es, was ich meine? Oh, jetzt weinst du, das tut mir aber leid. Ich kann dieses das tut mir aber leid nicht mehr hören. Du, Jack, sie wären anders, du willst sie nicht. Nur weil sie nicht so sind, wie du es bist. Mach die Augen auf, guck mal richtig hin. Menschen gegen Menschen, gibt das einen Sinn? Du willst doch auch frei sein, oder etwa nicht? Muss man Deutscher in Deutschland sein? Ist das eine Pflicht? Ihr wehrt euch gegen sie, doch sie stehen ganz allein. Sie leben in Containern, in Zelten und in Heim. Euer Leben ist anders, ihr lebt das nicht so. Ihr habt ne warme Wohnung, kein Container mit nem Plumpsko. Verdammt nochmal, das ist ein freies Land. Du bist wie jeder und jeder wie du. Sag mir, Mann, wo bleibt dein Verstand? Politisch verfolgt werden sie, haben sie auch nicht ihre Ruhe. Deutsche Demokratie, der Hass hier in Deutschland nimmt übermäßig zu. Sie tun keinem was, trotzdem finden sie keine Ruhe. Ihr verachtet, verspottet, behandelt sie wie Dreck. Ihr meint, sie nehmen euch eure Arbeitsplätze weg. Doch die Wahrheit, die ist anders, euch drückt doch nur der Schein. Für 7 Mark die Stunde seid ihr euch noch viel zu fein. Hör auf, denn du weißt nicht, wie es ist, verfolgt und verachtet zu sein. Du bist nur der, der kein Verstand besitzt. Sieh endlich mal Menschen in Menschen mit dem Mist. Purpose is always unfair. Use your head, your heart against these sensors. Together we're strong against the haze. Let fear war before it's too late. Ein lauter Knall, ein großes Feuer, was ist bloß los? Sie wissen nicht, was passiert, doch die Angst ist groß. Sie müssen fliehen, doch sag mir wohin, sie kommen nach Deutschland. Doch es hat keinen Sinn, denn der Hass, der nimmt hier die Überhand. Asylanten werden verfolgt im ganzen Land, doch scheißegal. Es macht euch sogar Spaß, ihr verbrennt ihre Heime und das am helllichten Tag. Und da ein Kind, das musste fast sterben, qualvoll verbrannt, ganz elendig entstellt, lebt dieses Kind nun auf dieser Welt. Nun sagt mir, wer ist es wohl schuld? Deutschland! Deutschland, hör auf und zeig mehr Geduld! Yeah. 1212. Wie gesagt, ihr könnt mich lecken, verrecken, euch verstecken und all das. 1994, das Rödelheim-Hartreim-Projekt. Ich bin Miggity Moses B. Und ich bin Tiggity Thomas H. Hip-Hop, hurra, alles klar, ja, wunderbar. Ihr steht da, wir stehen dort, was interessiert mich der Ort? Du findest Rap ist ein Sport, dann komm dich messen sofort. Wort für Wort, Zeile für Zeile, Takt für Takt. Siehst du, was ich hab, was er hat? Und bist abgefuckt, aufgeplackt, draufgekackt. Mach dich ab, Wichser, siehste, willste, kommst du, gibst du, kriegste. Nix da, Mixer und Mikro bleiben hier bei P. Und du gehst ein Müben, okay? Ich steh über den Dingen, die die anderen bringen, denn sie klingen wie Katzen, die singen, wenn sie mit Reim ringen. Meine Schlingen sind bereit für ihre Hälse voller Neid. Soll ich allein pillen? Nein, T zu zweit bringen wir Leid wie der Terminator. Ohne Arnold, P ist der schwarze Neger. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht. Der Thomas A, stark, stark, Goethe, Nykuta. Mama, Mama, deine Mama, Mama, Platz da. Hier kommt die Glatze, mit der Tatze im Ohr. Immer Hardcore in deine Fratze, Latze. Mir den Respekt, nimm deinen Spatzen in Dreck. Schmeiß ihn weg oder versteck ihn im hintersten Neck. Leck mich einmal, zweimal, dreimal, du Schleimer. Keiner, nein, nicht einer kann den Rödelheimer Reimer. Feiner verführen aus deiner feinen Versuche, mich zu dissen. Du schlitzpissender Eunuche, verfluche den Tag, an dem du erstmal gewagt, zu sagen, was ich sag und zu fragen, was ich hab, denn was ich hab ist mehr, eher schwer und sehr gefährlich, wie ein Maschinengewehr, sprüh ich ein Heer von Worten, Reim und Phrasen, deine Mama, die Mama, die Mama, die kann mal blasen. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht. Der Moses P. Wenn ich ans Mikro geh, schmelzen andere wie Schnee. Wenn ich das seh, tut mir das weh. Ach nee, okay, daneben nicht. Doch ich wundere mich, was sie wollen, wenn sie schmollen. Vergrollen sie dich? Nein, ich wisch sie auf, kick sie raus und krieg Applaus. Der wahre Meister ist im Karten im Sand. Reim ich die anderen an die Wand. Beirr sie und verwirr sie, mach sie fremd im eigenen Land. Kurze Hand erkannt, direkt verbrannt und so gebannt. So ist es eben, ja, das Leben ist ein Strand und gespannt. Draußen zu Tische große Fische, die Kleinen auch zu fressen. Wenn ich dich erwische, mische ich dich auf. Drum lauf, Lutscher, lauf, Lutscher, Lutscher, Lutscher, lauf. Rauf und rauf aus dem schwebenden Beben, denn es wird Regen geben. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht. Der Timo S. und auf 6. Dich, doch Specs, doch ex dich, deine Feinde verhext sich. Sie leckt mich von oben nach unten, sie ist willig. Und ist einfach so, oh, das ist billig. Ich kill dich, wenn dir irgendwas nicht passt. Ich hab dir etwas mitgebracht, Hass, Hass, Hass. Ich lass es jetzt nicht länger vertagen. Schwester S hat dir was zu sagen. Ich hab schon jede Menge dumme Schleimereime gehört. Jedoch nicht einer, also keiner hat mich wie deiner gestört. Du hast an meinem Ohr gekaut, mir den Reim geklaut, den Tag versaut. Und jetzt willst du dich wundern, warum S dir in die Fresse haut. Laut wird leise, wir gehen jetzt auf die Reise. Nur du und ich auf die Rödelheimer Art und Weise. Dann gehen wir schwimmen, dort wo uns keiner kennt. Das heißt nur du und deine Schuhe aus Zement. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt. Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Rödelheim-Hartrenn-Projekt. Könnt ihr mich hören? Ich könnte schwören, ihr könnt nicht. Das Ganze hier hat mit Gangster-Rumgemache nichts zu tun. Es ist nur so, ihr macht um rum, also machen wir euch um. Erkennt ihr? Forelle auf eurer Schwelle. Den ersten Schuss hat Moses P. Ich hab gehört, dass du mich suchst, also warte ich auf dich, Alter. Ich schätze, es war ein Kalter, aber hoffe, du bist bald da. Denn Walder und die ganze nur 2 von 10, die warten. Schlecht sind deine Karten, Gelaber macht mir keinen. Ich keine Pfiffe fremd im eigenen Land. Bei Verstand ist, kann es sein, dass ein Reim so klein, doch fein und hart wie Stein, gemischt mit Wein und der Pein in einem Keim erwächst zu dem Schrein, dass ein Stein dazu führt, dafür sein, also du dein Leben riskierst gegen Lieder, die wirken wie Wick gegen Hals, Kopf und Glieder. Ich sag's dir immer wieder, lieber Lutscher, Lutscher, lauf und pass auf deinen Rücken auf. Pass auf, pass auf, pass auf, der Tod kommt langsam. Was du gegen mich bist, nehm ich nix. Kicks kriegst du von mir dutzendweise. Ich hab Tricks wie ne kleine Hexe, und zwar ne heiße Scheiße. Leise sollst du sein, kleiner Stricher, lächerliches Tröpfchen Pisse. Hier kommt der Scheibenwischer. Ich entwische, spann und schieß und mach dich weg, wie du hoffentlich siehst. Ich flieg wie ein Fluss, schieß wie ein Schuss, bin positiv wie ein Plus und mache Schluss mit dem Frust. Also muss ich dich zerstören. Kannst du mich hören? Ich könnte schwören, du kannst mich hören. Ich hasse krasse, blasse, labernde Gönn. Bitte turn mich nicht ab, denn ich hab kurz und knapp Probleme mit einer Szene, die nicht klappt. Also schnapp nochmal Luft, riech den Duft, der verpufft, dann verschnaub. Lauf und pass auf deinen Rücken auf. Pass auf, pass auf, pass auf, der Tod kommt langsam. Mich stressen und testen, sich mit mir messen, krieg die Fresse voll. Ich find's toll, wenn junge Leute mal ein paar Reime schreiben, sich ihre Zeit vertreiben, aber bescheiden bleiben. Denn wenn sie sich in Bebo hetzen und sich überschätzen, muss sie jetzt und hier wie ihr Geschmier auf Papier zerfetzen. Hast du den letzten mitgekriegt, der ging an dich, dich, dich und dich. Ich hab Geld, das du nicht hast, ein Stil, der dir nicht passt. Machst du einen Dicken, weil du Gicht hast, mach das besser nicht Spaß. Ich krass, du blass, Land, ich tön dich ab und an. Und ab und an und ab und dann komm ich noch mal so hart. Komm na krasse, ich hab dir schon mal gesagt, der Text war Wasser, fies wie Wasser. Schon wirst du blasser und hältest bitte die Fuß, denn du gehst schwupp, die Wupp, ruckzuck kaputt. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, der Tod kommt langsam. Mit einem weiteren Titel von der neuen Tangerine Dream CD Tyranny of Beauty geht der Soundcheck im Deutschlandfunk zu Ende. Von dieser Stelle schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blume.